Reisen war in den 90er Jahren bei den Deutschen noch nicht in Mode. Man blieb lieber im trauten Heim, verbrachte höchstens einmal eine beschauliche Sommerfrische in allernächster, beruhigender Nähe, um auf keinen Fall das Schicksal herauszufordern. Der Heroe Kara Benimsi wurde darum angestaunt wie ein Trapezakt. Eine Reise per Enterprise oder mit dem Rundreisebillett? Sie wird sehr zahm sein, selbst wenn sie nach Celebes oder zu den Feuerländern gehen sollte. Ich ziehe das Pferd und das Kamel, den Posten und Bahnen, das Kanu, dem Steamer und die Büchse, dem wohlvisierten Passe vor. Auch reise ich lieber nach Timbuktu oder Tobolsk als nach Nizza oder Helgoland. Ich verlasse mich auf keinen Dolmetscher und auf keinen Baedeker. Und ich habe mich niemals über Mangel an Abenteuern zu beklagen gehabt. Wollen wir wetten, dass uns nachher bei unserem Ritt ein Abenteuer passieren wird? Man konnte vieles und alles in ihn hineindeuten. Und mitunter gelangte man dann zu den überraschendsten Ergebnissen. Die Menschen, die Aktionen Karl Mays, waren im gewissen Sinne Gegenstücke zu dem, was sich in der Welt Emile Zolas und auf der Bühne Ibsens ereignete. Hier eine interessante Wertung des ehemaligen Ufa-Autors Kurt Ries. Karl May war der ewige Optimist, während die Literatur jener Jahre pessimistisch war. Bei May wurden doch immer wieder die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Bei den großen Naturalisten gab es weder Böse, gegen die man sein musste, noch Gute, für die man sich begeistern sollte. Und am Ende stellte sich immer heraus, dass das Leben eine sehr fragwürdige Angelegenheit war, von Gerechtigkeit gar nicht zu reden. Andere wiederum hatten allen Ernstes erwogen, ob es nicht Karl May gewesen war, dem Wandervogel und Jugendbewegung ihren eigentlichen Anstoß verdankten, weil er den Jungen Erhebung, Hoffnung, geistiges Neuland, ja Zukunft gegeben habe. Ernst Bloch, enthusiastischer Karl-May-Verehrer und einer von denen, die schon immer eine Lanze für diesen Volksdichter gebrochen hatten, schrieb dazu: Ein sehnsüchtiger Spießbürger, der selbst ein Junge war, durchstieß den sächsischen Muff seiner Zeit. Er kolportierte nicht die romantischen Ideale des Bürgertums, auch nicht die Rittergeschichte aus dem Biedermeier, sondern er kolportierte nochmals den Indianerroman aus der Zeit Coopers, der revolutionären Ideale, als die Wilden noch bessere Menschen waren. Beispiellos, wie dieser einstige Zuchthäusler zum Schriftsteller wurde. Schon in der Zelle begann er zu schreiben. Geografische Predigten, Abenteuer und Besserungswille mit so leichter und frischer Hand. Karl May ist aus dem Geschlecht von Wilhelm Hauff, nur mit mehr Handlung. Er schreibt keine blumigen Träume, sondern Wildträume, gleichsam reißende Märchen. Schreiben also als Therapie, das Gesamtwerk Karl Mays gewissermaßen der Befreiungsakt eines außergewöhnlichen Mannes, der durch kaum vorstellbare Niederungen gegangen war und mit unerhörter Energie die Tragik seines eigenen Lebens läuterte, sie als Basis für eine kühne schriftstellerische Karriere nahm. Früh schon ein Schicksal wie von Gerhard Hauptmann ausgedacht. Das Elend blutarmer Webersleute im erzgebirgischen Ernsttal Hohenstein. Der 1842 geborene Bub, bis zu seinem vierten Jahr blind und in die Obhut der frommen Großmutter gegeben, die mit seltsamen, geheimnisreichen Märchen seine Vorstellungskraft einer lediglich gleichnishaften Welt weckte. Aus diesem Blindsein rührte später die unbändige Fabulierlust, wurde sicher aber auch die krankhafte Veranlagung einer maßlosen Fantasie genährt.